Mittwoch, Mittag, strahlender Sonnenschein und am letzten Wochenende, da war der Himmel ungefähr so blau und dann das. Die Kraniche sind zurückgekommen. Am letzten Wochenende sind sie quasi im Stundentakt über die DG geflogen und am Montag sind Kraniche über dem Hohen Venn gesichtet worden. Und darüber sprechen wir jetzt mit dem Ornithologen Gerhard Reuter von Aves aus Kantone. Guten Tag, Herr Reuter. Gefühlt sind die Kraniche ja eben erst weggeflogen und schon sind sie wieder da. Sind es denn in diesem Jahr besonders viele oder kommt das einem nur so vor? Ich denke eher, es kommt einem so vor, weil wir haben jetzt in den letzten Tagen den Kranichzug sehr intensiv erleben können. Das ist eigentlich im Frühjahr eine gewöhnliche Erscheinung, weil die Tiere dann nicht gerade unter Zeitdruck stehen, aber ihren Zug schon im wahrsten Sinne des Wortes zügig vorantreiben. Sie wollen ja auch schließlich zeitig in ihre Brutgebiete sein. Und dann hatten wir eine äußerst günstige Witterungslage, also mit Südostwind. Also die Tiere flogen praktisch mit Rückenwind und kamen auch sehr schnell voran. Das sind dann Phänomene, die den Kranichzug dann beschleunigen und dann auch ablaufen lassen in kürzester Zeit. Die Kältewelle war ja gerade erst vorbei und am nächsten Tag hat man sie schon gehört, als wüssten sie, wie das Wetter wird, und zeitlich sind sie auch im Rahmen. Ja, ich denke, sie haben sich schon ein bisschen geirrt, also die Kraniche, weil während der Kältewelle hat man noch einzelne Gruppen gen Süden ziehen sehen. Und dann wenige Tage danach mit dem Wetterumschwung kamen bereits welche und dann größere Anzahl zurück. Also meiner Ansicht nach sind einige auch während des Zugs schon umgekehrt und sind dem guten Wetter dann gefolgt. Haben die Kraniche denn irgendwo in Ostbelgien Rast gemacht? Hat man da was beobachtet? Also mir persönlich sind jetzt keine Beobachtungen bekannt. Es gibt Rastplätze, also es gibt bevorzugte Gebiete, also meistens Feuchttäler oder abgeschiedene Bachtäler, wo die Kraniche schon mal Rast einlegen. Und vereinzelte Beobachtungen werden jedes Mal mitgeteilt. Das erfahre ich meistens erst im Nachhinein. Rechnen Sie denn mit weiteren Kranichen am Himmel? Also für mich ist das große Spektakel vorbei. Also wir haben jetzt die letzte Woche über, das Wochenende natürlich sehr intensiv, haben wir über 120.000 Tiere gemeldet bekommen. Und das entspricht eigentlich dem Gros des Zuges. Es ist aber immer noch möglich, dass einzelne Tiere oder einzelne Gruppen viel mehr nachziehen. Aber das dürfte dann eher das Ende des Zuges Frühjahr 2021 bedeuten. Ein weiterer Frühlingsvorbote ist ja der Rotmilan und auch der wurde bereits gesichtet. Ja, richtig. Also die Rotmilane, momentan sieht man sie überall an den bekannten Stellen wieder zurückkehren, seit letzter Woche, und besetzen die alten, bekannten Reviere. Und wir dürfen davon ausgehen, dass auch einige neuere Reviere besetzt werden. Wo überwintern denn die Rotmilane? Ja, die Rotmilane, obwohl sie relativ groß sind, sind eher auch Kurzstreckenzieher. Dazu zählt man Vögel, also die nicht jenseits des Mittelmeers überwintern. Unsere ostbelgischen Rotmilane zieht es immer nach Spanien. Ein Rotmilan aus Amel, den breitet es eigentlich am weitesten und der ist auf dem spanischen Territorium, aber nahe der portugiesischen Grenze, wo er überwintert. Ein Teil der Informationen bekommen Sie ja von Bürgern, die Ihnen ihre Beobachtungen mitteilen. Und da gibt es eine ganz spezielle Internetseite. Ja, wenn Hörer Meldungen haben, gleich ob Kraniche, ob Rotmilan oder irgendwelche Naturbeobachtungen, die können sich gerne auf unsere Internetseite einklicken. Und dort gibt es einen Reiter Beobachtungen melden. Das ist eigentlich selbsterklärend, da kann man sich anmelden, man bekommt ein Passwort und kann seine eigenen Beobachtungen auch genau auf einer Karte platzieren und auch Details eingeben. Dann sind wir natürlich sehr dankbar über Meldungen. Sagt der Ornithologe Gerhard Reuter von Aves aus Kantone. Die Kraniche und Rotmilane sind wieder da. Weitere Beobachtungen können Sie auf der Seite aves-ostkantone.be abgeben. So don't talk, just kiss.

crazy. It was always easy, but we were moving on. Endless daydreams, as far as they seem, of what we might become. We would be strong like superheroes, high on sugar. We would stay up all night until the sun comes up, yeah. Running crazy through the memories, innocent and young. If I could go, go into my heart and search for all the places I left the spot to find a way, way back to the old. Und jetzt Milo in der Brasserie auf BRF1 hat auf seiner Facebook-Seite alte Fotos gepostet von seinem letzten Konzert in Belgien. Das war am 14. Februar in Antwerpen. Wird man so ein bisschen wehmütig, wenn man das sieht. Sometimes everything seems awkward and large. Imagine a Wednesday evening in March. Future and past at the same time. I'm accused of the night, start drinking a lot. Don't know that deal for now, it's all that I've got. It's nice to know your name. You don't know anything about me. An ocean lake, I need a place to drown. Let's freeze a moment, cause we're going down. And tomorrow you'll be gone, gone, gone. You're laughing too hard, this all seems surreal. I feel peculiar now, what do you feel? You think there's a chance that we can fall? You don't know anything about me. What do I know your name? You don't know anything about me. Gave up dreaming for a while. I gave up dreaming for a while. I've noticed these are mysterious days. I look at it like a jigsaw puzzle case. Wide open mouth and burning eyes. If only I could start to care. My dreams and my Wednesdays ain't going nowhere. Die Brasserie auf BRF1. Für Boeing, da läuft es schon länger nicht mehr rund. Die Pannenserie geht ja weiter. Herabstürzende Flugzeugteile einer Boeing haben nicht nur in Texas die Menschen geschockt, auch in den Niederlanden fielen am Wochenende Flugzeugteile einfach vom Himmel. Ebenfalls von einer Boeing. Die Piloten der Maschine, die in Lüttich notlanden mussten, ließen über 40.000 Kilogramm Kerosin über Verviers ab. Und darüber spreche ich jetzt mit Manuel Zimmermann. Manuel, Ihnen blieb auch nichts anderes übrig, oder? Ja, das ist nicht erfreulich, aber offenbar notwendig, wenn Leben auf dem Spiel stehen. Von der Boeing 747-400, die am Samstag unmittelbar nach dem Start in Maastricht aufgrund von Triebwerksproblemen in Schwierigkeiten geriet, hat man tatsächlich die Aussprühanlagen des vollgetankten Frachtflugzeugs in Gang gesetzt, wodurch innerhalb einer halben Stunde mehr als 40 Tonnen Kerosin über Verviers und Umgebung ausgetreten sind. Wenn möglich, soll ein Flugzeug vor einer Notlandung leichter sein. Das Gespräch zwischen den Piloten und dem Kontrollturm am Flughafen Maastricht wurde aufgezeichnet und landete auf einem YouTube-Kanal von Flugzeugenthusiasten. Mayday, Mayday, Mayday. We're just shutting the engines down. Just request radar vectors. Longtail 5504. We'd like to go to Liège, please. 5504. We'll need to dump fuel. So what do you suggest, 10,000? You have to dump fuel, confirm? Affirm. Ja, man kann hören, wie die Piloten zunächst das Notsignal Mayday aussenden. Dann bitten sie um eine Notlandung auf dem nahegelegenen Flughafen von Lüttich, weil dieser eine längere Landebahn hat als der Flughafen Maastricht. Hinzu kommt der Hinweis, dass man Treibstoff ablassen muss. Und wie ist das dann weitergegangen? Ja, in Absprache mit dem Kontrollturm hat der Pilot beschlossen, 5 Umläufe über der Region von Verviers in einer Höhe von 10.000 Fuß, also etwa 3 Kilometern, zu machen und doch den Treibstoff abzulassen. Eine halbe Stunde später konnte das Flugzeug in Lüttich gelandet werden. Christian Delcour, Sprecher des Lütticher Flughafens, bestätigte die Kerosinausschüttung. Das Verfahren ist in der Tat nicht naturfreundlich, aber wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen, kann es notwendig sein. Grundsätzlich versuche man immer, den Treibstoff über unbewohnten Gebieten wie zum Beispiel der Nordsee abzulassen. Jetzt war das wegen der Entfernung nicht mehr möglich, so Delcour. Kommt das denn häufiger vor? Ja, das Ablassen von Treibstoff im vollen Flug ist eigentlich eine seltene Ausnahme, aber bei Notlandungen mit bestimmten Flugzeugtypen, wie zum Beispiel dieser Boeing 747-400, ist es in einigen Fällen tatsächlich Standardprozedur. Dieser Flugzeugtyp ist dafür ausgelegt, sehr weit zu fliegen. Sie haben sehr große Treibstofftanks und wenn kurz nach dem Start etwas schief geht, sind die Tanks noch voll. Wenn das Flugzeug so landet, kann es durch sein Fahrwerk brechen, sagte Joris Melker, Dozent für Luft- und Raumfahrttechnik an der TU Delft, der Zeitung The Standard. Es gehe nicht darum, Explosionen zu verhindern. Das Kerosin, das in Flugzeugen verwendet wird, sei nicht so leicht entflammbar wie Diesel. Wie machen die das denn? Wie wird das Kerosin konkret abgelassen? Ja, dazu hat die Boeing 747 Düsen an den Enden ihrer Tragflächen. Laut Melkert sind sie dafür ausgelegt, den Kraftstoff zu zerstäuben. So verdunstet der größte Teil des versprühten Kerosins, bevor es auf den Boden trifft. Er geht aber davon aus, dass die Einwohner von Verviers an diesem Tag etwas Seltsames gerochen haben. Aber selbst wenn das ganze Kerosin in der Atmosphäre verdampft, sei es ganz klar schlecht für die Umwelt. Zwei Bewohner der niederländischen Gemeinde Meersen wurden jedenfalls durch herabfallende Triebwerkteile leicht verletzt. Die niederländische Luftfahrtbehörde, die hat eine Untersuchung eingeleitet. Das Flugzeug wurde am Montagabend wieder freigegeben, aber das beschädigte Triebwerk und die Blackbox wurden für weitere Analysen beschlagnahmt. Das teilte die zuständige Behörde mit. Über die ganze Geschichte habe ich gesprochen mit Manuel Zimmermann. Vielen Dank. If all of the kings had their queens on the throne. We would pop champagne and raise a toast to all of the queens. BRF1 Brasserie. ¿Cómo puede ser verdad? Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, the young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. '86 ist dieser Titel veröffentlicht worden von Madonna, La Isla Bonita. Und auch an Madonna, da nagt der Zahn der Zeit. Sie hat Knie. Ihre letzte Tour im letzten Jahr war ja sehr überschattet von ihren Knieproblemen. Aber Madonna wäre nicht Madonna, wenn sie da nicht irgendwie ein Geschäft draus machen würde. Jetzt hat sie sich nämlich überlegt, ach, da machen wir einfach eine Serie auf Netflix draus, wird demnächst verfilmt. Mein Name ist Sabine Niesen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis dann, tschüss. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from your bullets?